schließen unseren schönen Zoo. Und ihr sollt weg, ganz einfach so. Der Zoo, der ist zu teuer, das stimmt doch nicht. Das finden wir wirklich ungeheuerlich. Das kann doch einfach gar nicht sein. Da fällt uns sicher noch was ein. Das Bürgermeisterchen ist nicht im Recht. Was er da will, das finden wir schlecht. Der Zoo ist in Gefahr, wie er es vorher niemals war. Der Bürgermeister macht ihn zu. Den bestelle ich zum Interview. Der Zoo ist in Gefahr, wie er es vorher niemals war. Wir fragen uns, was nun? Dagegen müssen wir was tun. Ja, aber was? Tja. Benjamin, hast du nicht eine Idee? Mir fällt nichts ein, oh Jemine. Wir müssen etwas tun, das ist unsere Pflicht. Ich für meinen Teil, ich schreib nen Bericht. Der Zoo ist in Gefahr, wie er es vorher niemals war. Der Bürgermeister macht ihn zu. Zum Interview. Der Zoo ist in Gefahr, wie er es vorher niemals war. Wir fragen uns, was nun? Dagegen müssen wir was tun.